and circle all the planets. Come before his presence is singing, as the cool brother would really sing, you know? We'll be right back.

question. mit DJ Dark aus dem U60. We'll be right back. Habt ihr schon gehört? Ab demnächst ist die Club Night nur noch 2 Stunden lang, weil es DJs gibt, die nur 2 Stunden auflegen können. Unsere alten Traditionen werden hier gebrochen. Nur wegen diesen Pfeifen sollen sie sich einen Vor-DJ mitbringen und dann und weiterhin 3 Stunden spielen. Also sonst streike ich hier. We'll be right back. Late at night. It was night. Late at night. It was night. Late at night. vor der Club Night mit DJ Dark aus dem U60. Nun wäre dann Feierabend, aber heute geht's noch mal weiter, 3 Stunden. Thank you. the love in the music. I got the sound in the music. I got the love in the music. I got the sound in the music. I got the love in the music. Getting deep in the music. Music. In the music, music, music, music, music, in the music, music, music, music, in the music, music. We'll be right back. don't think that's what we were put here for. If you know, then you can tell me why they choose to fight. Let all the people die. Every day. So relax, because we live together, and that's the only way to make it last forever. Club Night mit DJ Dark. We'll be right back. time be, men brushing against me. I know they can feel my heat all over my body. Show what I mean. All over my body tonight. You know there's no admission. Freunde, das war es schon fast soweit. Ich wollte schon noch ein Date ans Herz legen. Am 31. Januar im U60, ich zusammen mit dem Karotte Open End bis zum Abwinken. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes neues Jahr und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Keep on moving.